Hallo, wir sind wieder hier. Schön, dass du auch wieder hier bei mir bist, Peter. Wir haben gesagt, wir machen weiter mit einem interessanten Gedanken, den ich dazu habe, okay? Ich kann mich erinnern, wie der Herr eines Tages zu mir gesagt hat, Reinhard, lehre mein Volk, mit dem Himmel übereinzustimmen und nicht mit ihren Umständen übereinzustimmen. Und ich habe gesagt, was meinst du, Herr? Und der Herr brachte mich zu diesem wunderbaren Abschnitt in Markus 11, den viele Christen ja gut kennen. Wenn du aber zu diesem Berge sprichst, hebe dich hinweg und wirf dich ins Meer. Und wenn du glaubst, so wird es sein. Wir kennen, ja, ich habe das jetzt natürlich verkürzt, aber wir kennen diese Aussage. Und der Herr hat zu mir Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, sie sollen zum Berg sprechen und meine Kinder sprechen aber ständig über den Berg. Ja. Und über den Berg ist mit ihren Umständen übereinzustimmen. Zum Berg zu sprechen ist mit dem Himmel übereinzustimmen. Weil wenn der Himmel sagt, Berg, weg ins Meer, ich aber sage, oh, der Berg ist so groß, rat mal, mit wem ich übereinstimme. Mit dem Berg oder mit dem Himmel? Eindeutig mit dem, was mir nicht gut tut. Mit dem, was mir nicht gut tut. Und wisst ihr, da gibt es dann Leute, die sagen halt, ja, aber Reinhard, du leugnest die Realität. Und ich sage zu den Leuten, hör zu, wenn ich die Wahrheit deklariere und das die Realität zu leugnen bedeutet, bin ich gern bereit, die Realität zu leugnen. Mhm. Weil Jesus ist die Wahrheit. Wenn Jesus gesagt hat, sprich zum Berg und wenn du glaubst, wird er sich hinwegheben, ist mir viel lieber, dass ich das tue, was Jesus gesagt hat, als das, was die anderen dann sagen, was weiß ich, ich verleugne die Realität. Mhm. Denn die Wahrheit ist, was Jesus gesagt hat, immer. Reinhard, wenn wir jetzt Menschen hier haben, die zuhören, kann ich mir vorstellen, dass einige sich vielleicht fragen, klingt nett, aber wie fange ich damit an? Mache ich es einfach, obwohl ich es noch gar nicht kenne? Muss ich dafür irgendwelche Voraussetzungen erfüllen, um dort einen mega Durchbruch zu haben? Wenn ich Umstände nicht mag, verleugne ich sie einfach, obwohl sie da sind? Ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen Gefühlschaos gibt. Mhm. So, gute Frage, eine sehr, sehr gute Frage. Peter, ich denke, das erste Mal, was ganz wichtig ist in dieser Situation, wir müssen anfangen, uns bewusst zu werden, welche Worte aus unserem Mund kommen. Und das war ja die Hausaufgabe, richtig? Das war die Hausaufgabe. Und wisst ihr, als ich gemerkt habe, wie wichtig meine Gedanken, meine Gefühle und meine Worte sind, hast du gesehen, bei mir zu Hause im Wohnzimmer steht so eine Leuchttafel. Hast du die gesehen? Ja, habe ich gesehen. Die hat mich angeleuchtet. Da konnte ich nicht weggucken. Die ist toll. Ja. Wir haben so ein Leuchtdäfelchen, so vielleicht die Größe von diesem iPad hier. Und auf diesem Leuchtdäfelchen, das ist ein Plexiglas, und da gibt es einen weißen Stift dazu. Und wenn man mit dem was raufschreibt, ist es unsichtbar. Aber dann stellt man das in so einen Rahmen rein, dann wird das beleuchtet und dann ist das sichtbar, die Schrift schön sichtbar. Und ich habe das irgendwo gesehen. Ich liebe das. Und hast du auch dir gemerkt, was da draufsteht? Ich denke, ja. Was denn? Denke, fühle und sage nur das, was gut und freundlich ist. Ja, so? Genau. Erlaube nur Gedanken, Gefühle und Worte, die gut und aufbauend sind. Ja, genau. Und weißt du, als ich begonnen habe, diese Dinge zu verstehen, oder als der Herr begonnen hat, mich diese Dinge zu lehren, da wurde mir klar, dass Gewohnheiten etwas sehr Gutes, aber auch sehr Gefährliches sind. Mhm. Weil die Gewohnheiten, die machen wir dann aus dem Unterbewusstsein. Du machst das, ohne überhaupt darüber nachzudenken. Und gefährlich ist es, wenn wir negative Gewohnheiten etabliert haben. Zum Beispiel Leute, die ständig negativ sprechen über die Zukunft der Welt, über die Umstände, über ihre Gesundheit, über sich selbst, über ihre Geschwister, über ihre Ehesituation, die sind sich in der Regel nicht bewusst, was sie falsch machen, weil sie eine Gewohnheit etabliert haben. Genau. Und da muss man einhaken. Wie hakt man da ein? Und ich habe da zwei gute Schlüssel für euch. Praktische Tipps, die jeder machen kann. Erstens, bitte doch die Leute, mit denen du ständig zu tun hast, dass sie dir ganz ehrlich sagen, wenn du Dinge denkst, Oder wenn du Dinge redest, denken, sehen sie nur durch die Worte, aber da drücken sich die aus. Mhm. Aber wenn die merken, dass Worte, die negativ sind, aus deinem Mund kommen, das ist mal ein guter Tipp. Also die Leute, die mit dir im Umgang sind, sag ihnen, du hör zu, da du mich liebst, wenn du mich negativ reden hörst, bitte mach mich sofort, mach mir das bewusst. Ja. Sag, Peter, na, was kommt aus deinem Mund? Mhm. Du redest negativ. Das ist das Erste. Das Zweite ist, bitte den Heiligen Geist. Sag, Heiliger Geist, ich brauche dringend ein Bewusstsein. Wenn Dinge aus meinem Mund kommen, die nicht Gott wohlgefällig sind, die nicht dienend sind, die nicht auferbauend sind, bitte, Geist Gottes, mach mir das doch bewusst. Denn wenn wir nicht ein Bewusstsein entwickeln, welche Worte aus unserem Mund kommen, werden wir diese Worte auch nicht ändern. Ja. Wie denn, wenn du dir nicht wirklich bewusst bist? Und ich glaube, was hier noch eine der mega großen Voraussetzungen ist, ein tiefes Verlangen danach ist. Ja, ist die Basis. Ja, es ist jetzt nicht, ist keine Nebensache. Ja, ich glaube. Also ich habe gemerkt, die Veränderung fing an in meinem Leben, als ich merkte, dass mich der Heilige Geist fragt, willst du das wirklich? Mhm. Weil er will sicher gehen, dass ich das will, weil er wird nicht irgendwas tun, was ich nicht will. Er geht ja nie gegen meine eigene. Und das war so schön zu spüren, dass er sagt, wenn du es wirklich willst, ich helfe dir. Und dann fing er langsam an, mir Dinge bewusst zu machen, hier eine Taschenlampe anzumachen, das zu erleuchten. Und das hat mir geholfen, anzufangen. Mit einer Sache anzufangen. Und wenn es Leute in unserer Umgebung gibt, die uns lieben, sollten wir denen auch sagen, für mich bedeutet zu lieben, wenn du mich auch aufmerksam machst. Weißt du, du hast eine wichtige Sache gesagt. Ich bin hier dabei, einen Bibelvers hier mir gerade rauszusuchen. Aber du hast eine wichtige Aussage gemacht, nämlich welches Verlangen wir haben. Mhm. Weißt du, du weißt ja, dass ich mich seit mehr als 30 Jahren mit dem Herz beschäftige. Halbherzigkeit bringt nichts. Die Bibel warnt vor einem geteilten Herzen. Mhm. Weißt du, und so, oh ja, ich will das auch verändern, aber ich will es nicht wirklich. Ja. Weißt du, wie groß ist dein Ich will, sage ich gerne. Ja, ist dein Ich will so groß oder ist dein Ich will wirklich groß? Ja. Und wir müssen ein wirkliches Verlangen haben, dass wir die Gewohnheit in unserem Leben brechen, dass wir negativ reden. Das muss ein tiefes Verlangen sein. Und dann müssen wir natürlich neue Gewohnheiten etablieren. Das heißt, wir müssen Gewohnheiten etablieren, dass wir die Dinge so aussprechen, wie Gott sie auch sieht. Das heißt, Gott sieht mich heil. Du meinst ersetzen, ja? Absolut. Einmal bewusst auswechseln. Werden, auswechseln. Genau. Schau mal. Worte, die sind ja in Energie messbar. Das weißt du ja. Ja. Die sind Schwingungen, die kann man messen. Also sind sie Masse. Masse kann ja nicht vernichtet werden. Das geht nicht, das ist ein physisches Gesetz. Mhm. Masse kann aber verändert werden. Ich kann Wasser nicht vernichten. Ich kann es in Eis umwandeln, ich kann es in Dampf umwandeln. Aber die Masse kann nicht vernichtet werden. Wenn ich was verbrenne, dann wird es auch umgewandelt. In Energie, in Rauch, in Hitze, in Asche. Ja. Aber vernichten kann man Masse nicht. Und wenn man das mal versteht, dass ich jede Masse verändern kann, aber nicht vernichten kann, die Worte, die aus meinem Mund kommen, die sind ja Masse, das ist ja Energie, die sind ja messbar. Und die kann ich ändern. Ich kann sie umwandeln in gute, positive, auferbauende, schöpferische, kreative Worte oder in zerstörerische Worte. Ich habe die Möglichkeit, das zu ändern. Eine revolutionierende Wahrheit, finde ich. Ich denke, dass wenn wir uns bewusst werden, wie viele Dinge wir uns selbst kreiert haben, weißt du, wie viele Ehepartner Dinge über ihre Ehepartner ausgesprochen haben und am Ende wundern sich, dass die Ehe nicht gut ist. Wenn die Bibel selbst sagt, von nun an erkennt niemand mehr an, außer als eine neue Schöpfung, erkennt niemand mehr im Fleisch an. Und denke mal, wie wir Christen oft über unsere Geschwister reden, über die Ehepartner reden. Wir deklarieren ja über sie, der ist faul, der ist nachlässig, der ist das. Weißt du, und wir deklarieren, wir geben Identität durch unsere eigenen Worte den Menschen, die um uns herum sind. Und dann bestärken wir das ja ständig noch. Und dann wird das ja so, dass diese Worte, die haben kreative Kraft, schöpferische Kraft, und diese kreieren dann meine Welt. Das heißt, diese Person wird noch fauler und noch weniger nachsichtig, weißt du? Anstatt zu sagen, du bist eine neue Schöpfung, du bist wunderbar gemacht, du bist in Gott neu geschaffen. Und was ich glaube auch, dass es wahr ist, dass wenn wir es über andere aussprechen, haben wir es vorher bei uns schon gedacht. Ja, natürlich. Als Gewohnheit. Natürlich. Und dann macht man es über andere und dann passiert es und dann sind die Umstände schlechter und dann merken wir nicht, dass wir sie mit den Worten erst kreiert haben. Natürlich. Schau, ich habe einen Bibelvers gefunden. Und zwar? Epheser Kapitel 4 und Vers 29. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Das ist stark. Lebensaufgabe. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Schau, was ihr dann weiter sagt. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Die nächste Aussage ist, dass wir machen den Heiligen Geist traurig, wenn wir Dinge aussprechen, die nicht gut sind, die nicht wohltuend sind, die nicht angemessen sind, die nicht hilfreich sind. Ist es hilfreich, wenn ich ständig sage, mein Ehepartner ist nicht nachsichtig, der liebt mich gar nicht, der ist nicht liebevoll? Das ist doch für niemanden hilfreich. Und die Bibel sagt, solche Worte, die dürfen nicht über unsere Lippen kommen. Ich habe das Gefühl, das ist nicht kompliziert. Dieser Ratschlag, der ist nicht kompliziert. Nein, ist doch gar nicht. Weißt du, denke mal, wenn Gott über mich so reden würde, wie ich oft über andere rede, um Himmels Willen. Wenn wir uns bewusst wären, wenn wir uns nur bewusst wären, Gott spricht nicht über uns negativ. Gott denkt nicht über uns negativ. Gott sieht uns in Christus. In Christus ist alles verändert, alles neu. Wir sind neu geschaffen in ihm. Wir sind völlig neu in ihm. Und Gott sieht uns in Christus. Gott deklariert, dass wir vollkommen sind, dass wir heilig sind, dass wir rein sind, dass wir gerecht sind. Und wir müssen anfangen, auch genau das zu tun. Und dazu muss uns dieses Bewusstsein geschaffen werden. Ich glaube, zwei Dinge haben wir hier angesprochen. Erstens, du musst ein Verlangen haben. Niemand wird die Art und Weise, wie er lebt, wirklich ändern, wenn es nicht wirklich ein Verlangen hat. Das kann ich dir sagen. Ich lehre das von unserer EPS sehr stark. Verlangen ist einer der großen Schlüssel in der geistlichen Welt. Die geistliche Welt reagiert auf das Verlangen. Lies die Evangelien durch. Da, wo die Leute ein Verlangen haben, da erleben sie Dinge mit Jesus. Da, wo sie kein Verlangen haben, wie Nazareth, da konnte auch Jesus nicht viele Wunder tun. Wir denken oft, alles hängt von ihm ab. An zu verstehen, er hat alles bereits gemacht. Ich entscheide, wie tief mein Verlangen für diese Sache ist. Also, du musst dir mal ehrlich sein und die Frage stellen, bin ich zufrieden mit meinem Leben? Oder will ich das wirklich ändern? Will ich wirklich eine Person werden, die auf die Worte Acht hat? Also bei mir hat es eine Veränderung gebracht, diese Entscheidung im Herzen. Diese Entscheidung, das wirklich zu wollen? Nee, mir bewusst zu werden, will ich wirklich? So, weißt du, so ganz, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ich für mich, mir die Erlaubnis zu geben, bin ich bin jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Ich muss niemandem zeigen, dass ich passe mich gerade an, es muss jemandem gefallen. So ganz ehrlich, da habe ich, ich versuche mal das Gefühl zu beschreiben. Es war so, wie wenn dein Inneres anfängt, wirklich weich zu werden, etwas aufnehmen zu können, sich zu erlauben, den Ist-Zustand zu umarmen. So würde ich das vielleicht beschreiben. Und das war so eine Wohltat, dass es nicht irgendwie sein muss, sondern dass es okay ist, wie es ist. Und es einfach zu umarmen und es zu lieben. Weil das kannte ich ja nicht. Ich habe ständig diesen inneren Kampf geführt. Ah, okay, was werden die anderen denken, war eines der Dinge, die ich von klein auf gehört habe. Was denkt der andere, wenn ich mich so zeige, wenn ich mich so verhalte? Hat gedauert, aber es war so wertvoll, diesen Moment zu, ja, ich habe ihn schon fast genossen, weil ich kannte das nicht. Das heißt, du durftest eigentlich nie Peter sein. Ich wusste gar nicht, wer ich wirklich war. Ich war hier so und da war ich so. Am liebsten war ich ich war so, wie ich war, am liebsten auf dem Sportplatz. Da war ich, wie ich war. Da konnte ich rennen, da konnte ich einfach sein, wie ich bin. So, dann hattest du aber deine unterschiedlichen Lebenssituationen. Aber jetzt, wo man viele Dinge erlebt hat, wo man eine Familie gegründet hat, wo man im Beruf steht und man merkte, irgendwie ist etwas nicht stimmig. Und es wurde stimmig, als ich anfing, ehrlich zu sein. Wow. Und rauszufinden, was fühle ich wirklich? Und dann der Durchbruch war eigentlich, die Entscheidung zu treffen, es passiert nichts Schlimmes, wenn ich ehrlich bin. Wow, ich liebe diese Aussage. Der Durchbruch kam, als ich mich entschieden habe, es passiert nichts Schlimmes, wenn ich ehrlich bin. Es passiert nichts Schlimmes, wenn ich ehrlich zu mir bin. Wow. Der Ist-Zustand, es ist gut, wenn ich den Ist-Zustand sehen will. Wow. Es war wie ein innerer Balsam. Und ich merkte, ich habe dann nach einem Bild gesucht und dann habe ich ein Bild gefunden und das war das Herz auf einer Seite, wie auf dem Herzbuchcover, nur noch mehr ausgeschmückt mit vielen verschiedenen Blumen. Und ich merkte, hier wächst wieder was, hier blüht wieder was. So wie wenn etwas begossen wurde. Und wow. Also so habe ich es erlebt. Das war sehr befreiend. Ich möchte über diesen Gedanken noch ein bisschen weiter reden. So gerne, ja. Es geschieht nichts Schlimmes, wenn ich ehrlich zu mir bin. Freunde, wir machen das nächstes Mal, weil wir tun unser Bestes, dass die Videos nicht wirklich sehr lang werden. Du kannst dir 2, 3 hintereinander anschauen, wenn du so viel Zeit hast und das möchtest. Das kannst du ja gerne. Die posten wir auch relativ in schneller Reihenfolge. Auf jeden Fall mal danke, dass ihr hier seid. Wenn das euch gut tut, wenn ihr denkt, das tut euren Freunden gut, leitet es weiter, teilt es den anderen mit. Schreibt euch ein zum YouTube-Kanal, wenn ihr noch nicht eingeschrieben bin, einfach aus dem simplen Grund, dann bekommt ihr auch die Benachrichtigung, wann wir neue Dinge posten. Ja. Ich danke euch, dass ihr hier dabei seid. Danke, Peter, dass du so schön mit mir plauderst und dein Herz aufgemacht hast. Sehr gerne. Wir sehen uns bald. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.